Seit so lang schon hab ich dich im Visier. Und ich frag mich, gehörst du zu mir? Das Leben macht doch keinen Sinn, wenn ich der Mann mit allen Gedanken bin. Nun steh ich hier und denke übers Leben nach. Ich stehe auf und frage mich, warum liegt meine Seele brach? Feel what I want, feel what I want. In this night, in this night of my life, feel what I want, feel what I want. In this night, in this night of my life. Nun steh ich vor dir mit Tränen im Gesicht. Und ich rätsel noch, ob es Wahrheit ist oder einfach nicht. Feel what I want, feel what I want. In this night, in this night of my life. Feel what I want, feel what I want. In this night, in this night of my life. Nun gibt es kein Zurück, ich werd verrückt nach dir. Und ich schau in den Spiegel und seh dort das wilde Tier. Feel what I want, feel what I want. In this night, in this night of my life. Feel what I want, feel what I want. In this night, in this night of my life. Feel what I want, feel what I want. In this night, the night of my life has gone.